Erster Jahwe sprach zu Mose und sagte, Zweiter, weihe mir alle Erstgeborenen der Israeliten, sowohl Menschen als auch Tiere, denn sie gehören mir. Dritter Mose sagte zum Volk, denkt an diesen Tag, an dem ihr Ägypten verlassen habt, das Land, wo ihr Sklaven wart. Jahwe hat euch mit großer Macht von dort befreit, deshalb dürft ihr kein gesäuertes Brot essen. 4. Heute zieht ihr im Monat Abib aus. 5. Wenn Jahwe euch in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Hiviter und Jebusiter bringt, das er euren Vorfahren versprochen hat und in dem viel Milch und Honig ist, dann sollt ihr dieses Fest in diesem Monat feiern. 6. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen, und am 7. Tag sollt ihr ein Fest für Jahwe feiern. 7. Während dieser 7 Tage soll ungesäuertes Brot gegessen werden, und in eurem ganzen Gebiet darf kein gesäuertes Brot oder Sauerteig sein. 8. An diesem Tag sollst du deinem Sohn erzählen, das hat Jahwe für mich getan, als ich aus Ägypten auszog. 9. Dies soll wie ein Zeichen an deiner Hand und eine Erinnerung an deiner Stirn sein, damit du immer an Jahwes Gebote denkst, denn Jahwe hat dich mit großer Macht aus Ägypten befreit. 10. Deshalb sollt ihr diese Regel jedes Jahr zur festgesetzten Zeit befolgen. 11. Wenn Jahwe euch in das Land der Kanaaniter bringt und es euch gibt, wie er es dir und deinen Vorfahren versprochen hat, 12. Dann sollt ihr alles Erstgeborene Jahwe weihen. Jedes männliche erstgeborene Tier soll Jahwe gehören. 13. Jedes erstgeborene Eselfohlen musst du mit einem Lamm freikaufen. Wenn du es nicht freikaufen willst, musst du ihm das Genick brechen. Aber jeden erstgeborenen Sohn musst du freikaufen. 14. Wenn dein Sohn dich später fragt, was bedeutet das, dann sollst du ihm antworten, Jahwe hat uns mit großer Macht aus Ägypten befreit, dem Land, wo wir Sklaven waren. 15. Weil der Pharao stur war und uns nicht gehen lassen wollte, hat Jahwe alle Erstgeborenen in Ägypten getötet, sowohl Menschen als auch Tiere. Deshalb opfere ich Jahwe jedes männliche erstgeborene Tier und kaufe jeden meiner erstgeborenen Söhne frei. 16. Dies soll wie ein Zeichen an deiner Hand und eine Erinnerung an deiner Stirn sein, dass Jahwe uns mit großer Macht aus Ägypten befreit hat. 17. Als der Pharao das Volk gehen ließ, führte Gott sie nicht auf dem Weg zum Land der Philister, obwohl dieser Weg kürzer gewesen wäre. Denn Gott dachte, das Volk könnte Angst bekommen, wenn es kämpfen muss, und dann wollen sie vielleicht nach Ägypten zurückkehren. 18. Stattdessen führte Gott das Volk durch die Wüste zum Schilfmeer. Die Israeliten zogen bereits zum Kampf aus Ägypten aus. 19. Mose nahm die Gebeine Josefs mit, denn Josef hatte die Israeliten schwören lassen, wenn Gott sich um euch kümmert, müsst ihr meine Gebeine von hier mitnehmen. 20. Sie brachen von Sukkot auf und lagerten sich in Etam, am Rand der Wüste. 21. Jahwe zog vor ihnen her, tagsüber war er in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen Licht zu geben, damit sie Tag und Nacht weiterziehen konnten. 22. Die Wolkensäule wich tagsüber nicht von ihnen, und die Feuersäule war nachts immer vor dem Volk.